The Oscar goes to Eddie Redmayne! Gut, die Klischees schnell abgehakt. Natürlich gab es sie zuhauf. Dieses ewige Danke, Danke in unterschiedlicher Begeisterung und mit variierendem Tränenreichtum. Beispiel: bester Darsteller für die Entdeckung der Unendlichkeit. Danke, danke, Schluchz. Thank you to the Academy. This Oscar. Wow! Geschenkt. Vorher allerdings, lange vorher, nach nur 6 Sekunden seiner Begrüßung, nämlich am Anfang des Abends, gab Moderator Neil Patrick Harris eine süffisante Breitseite. Welcome to the 87th Oscars. Tonight we honor Hollywood's best and whitest, sorry, brightest. Wir ehren Hollywoods beste und weißeste, sorry, dann sang Neil Patrick Harris. Aber der rassistische Vorwurf an die Juroren von Nummer 87, im Vorfelde bereits formuliert, stand wieder im Raum. Dass die nämlich die Möglichkeit mit Ava DuVernay, Regisseurin von Selma, das erste Mal eine Afroamerikanerin für die beste Regie nominieren zu können, nicht beim Schopf gepackt hatten. Selma gewann auch nicht den Oscar für den besten Film, für den die eindrucksvolle Geschichte über die Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren nominiert war. Aber wenn man diese Glamour-Feier schon gesellschaftspolitisch einordnen will, ist es nicht dann ein Widerspruch, dass Clint Eastwoods Kriegsepos American Sniper für 6 Oscars nominiert war, aber nur den für den besten Tonschnitt bekam, was faktisch durchgefallen bedeutet? Zeigt das nicht, im Gegensatz zu dem Rassismusvorwurf, die Liberalität Hollywoods? Fragezeichen über Fragezeichen, wie sie nun mal bei fundierter Kaffeesatzleserei auftauchen. One day, when the glory comes, it will be ours. Es gab zugegeben eindrucksvolle Momente, als John Legend zusammen mit Rapper Common für den Selma-Filmsong Glory ausgezeichnet deutlich machte, dass das Thema des Rassismus in den USA keineswegs erledigt sei. Heute lebten mehr Afroamerikaner unter staatlicher Kontrolle als 1850, zu Zeiten der Sklaverei, sagte John Legend. There are more black men under correctional control today than were under slavery in 1850. God bless you. Aber das Eindrückliche wurde natürlich von der großen Show schnell wieder erschlagen. Bei der Oscarverleihung ist es so wie bei Clint Eastwoods Kriegshelden-Schmonzette American Sniper. Gut, die Oscar-Juroren haben deutlich gemacht, dass für sie Edward Snowden kein Landesverräter ist. Laura Poitras Doku über den Whistleblower bekam die Auszeichnung für den besten Dokumentarfilm. Wim Wenders ging somit für Das Salz der Erde leer aus. Nach der Dankesrede von Laura Poitras machte Moderator Neil Patrick Harris dann über den im Moskauer Exil sitzenden Snowden die Bemerkung, dass der aus bestimmten Gründen nicht in L.A. sein könne. The subject of Citizen 4, Edward Snowden, could not be here tonight for some treason. Aus irgendeinem Grund, Reason oder Hochverrat, Treason. Ist das jetzt das böse Fettnäpfchen von Harris? Wohl eher eine satirische Spitze, denn darauf setzte der Moderator fort mit dem wohl wahrhaftigsten Satz über diese Veranstaltung. And now to counterbalance that celebration of truth-telling and honesty in film, please enjoy the next few minutes of commercials. Und jetzt, meinte Neil Patrick Harris, als Ausgleich für so viel Feier von Wahrheit und Aufrichtigkeit im Film, genießen Sie jetzt die nächsten Minuten der Werbung. Naja, na klar, war die Oscarverleihung wie immer ein Füllhorn von Schlagworten, Magie des Kinos, der Filmemacher und We as a filmmaking community have a responsibility. No one's voice is silenced by threats. Verantwortung, moralisch, die sei da, meinte die erste afroamerikanische Vorsitzende des Oscar-Komitees, Sheryl Boone Isaacs, vor dem Milliarden-TV-Publikum. Keine Stimme dürfe durch Drohung zum Verstummen gebracht werden. Gut, wie es in Hollywood läuft, wie die Geschichte, die kein Box-Office-Erfolg verspricht, zum Verstummen gebracht, weil gar nicht erzählt wird, davon erzählen ja illusionslos viele Filme. Manchmal melancholisch, wie der Oscar-Gewinner des Jahres Alejandro González Iñárritu's Birdman, manchmal geprägt von tiefer Verzweiflung oder Klarheit und Härte. Also alles Geschwätz in Abendkleid, Robe und Smoking geschenkt. Am Ende war es auch in diesem Jahr eine perfekte, langweilige, glamouröse wie ausgeleierte Show, aus denen, ohne Frage, einige Filme, Filmemacher und Filmfirmen ihren Aufmerksamkeits- wie ihren Geschäftserfolg ziehen werden. Mit anderen Worten, the show must go on und die Show wird weitergehen, oder? Same procedure as last year, Mr. Selfridge. The same procedure as every year, James.